weil ich dachte lieber blind als dein Gesicht. Doch auch blind weißt du nicht, wohin ich auch blick. Du bist immer bei mir und doch bist du's nicht. Ich schließ die Augen, seh nur dich, immer nur dich schaut ins Licht. Weil ich dachte lieber blind als dein Gesicht. Doch auch blind weißt du nicht, wohin ich auch blick. Du bist immer bei mir und doch bist du nicht. Ich will dir nicht nachlaufen, verdammt, doch wenn ich seh, da ist noch Hoffnung. Weiß ich, nein, ich darf nicht aufgeben, Baby. Ich würde sterben für dich, ich würde mein letztes Hemd geben, um dich zu wärmen damit. Ich kenne dich schon so lange und trotzdem wirktest du fremd für mich in dem Moment, als du sagtest, dass das zu Ende ist, wenn das wirklich das Ende ist. Wieso lässt du mich nicht gehen, sondern bereitest deine meinen Schmerzen und Tränen? Ob es donnert, ob es stürmt oder schneit, wenn du kommst, ist der Himmel von allen Wolken befreit, ich weiß. Da es grad regnet, dass du weinst, bitte trockne deine Tränen, dass die Sonne wieder scheint. Ob es donnert, ob es stürmt oder schneit, wenn du kommst, ist der Himmel von allen Wolken befreit, ich weiß. Da es grad regnet, dass du weinst, bitte trockne deine Tränen, dass die Sonne wieder scheint. Brachtest mich zum Lachen mit 6 Jahren die Looney Tunes, ein unschlagbares Team, wir zwei wie Shaggy und Scooby-Doo. Ich hoffte, so ist endet nie. Doch hat ich nicht erwartet, dass du dem einen Strich durch die Rechnung ziehst. Ich weiß nicht, was ein Fehler dieser Märchentraum, denn alles, was mir davon nur blieb, war ein Scherm auf die Liebe. Ist vergänglich wie der Rauch einer Kippe, wie Ruß bleibt die Erinnerung. Die Frau ist Geschichte, auch wenn ich sie zurück will. Hast du gehört, wärst du jetzt hier, wär ich bestimmt der allergrößte Glückspilz. Doch du bist es nicht. Und jedes Mal, wenn ich dran denke, zerfrisst es mich innerlich, ich kann damit nicht umgehen. Ja, wer kann das schon mal nicht? Geh vor die Hunde, wie will, wenn Black Mama kommt. Wie kann ich dir bloß beibringen, dass 1 plus 1 1 ist, wenn wir 2 nach langer Zeit wieder vereint sind? Bis donnert, ob es stürmt oder schneit, wenn du kommst, ist der Himmel von allen Wolken befreit, ich weiß. Da es grad regnet, dass du weinst, bitte trockne deine Tränen, dass die Sonne wieder scheint. Ob es donnert, ob es stürmt oder schneit, wenn du kommst, ist der Himmel von allen Wolken befreit, ich weiß. Da es grad regnet, dass du weinst, bitte trockne deine Tränen, dass die Sonne wieder scheint. Es war die wundervollste Zeit. Ich dachte, wir gehen nicht dick und dünn, wie dick und doof, oder von dem Kleid bei dir fand ich Geborgenheit. Mein kleiner Sonnenschein, wie konnte ich damals glauben, dass wir auf ewig zusammenbleiben. Jedes Mal, wenn ich dich heute noch seh, wollte ich am liebsten dich umarmen, dich küssen, dich streichen, mit dir schlafen. Nicht mehr so allein wie diesen einsamen Tag, an dem ich weine und verzweifle. Diese eine Warte, aber dann zeigst du mir, was ein Mann verletzen kann. Du zeigst mir die kalte Schulter und ich brech zusammen. Du hast keinen Plan davon, wie es mir gerade geht. Doch du kannst dir sicher denken, dass du mir gerade fehlst. Ich seh in Gedanken dein Gesicht, es tut weh mir selbst dann. Sie muss gehen, pack deine Sachen und verschwinde aus meinem Kopf bald. Bist du vergessen wie die Insel aus Lost.